Hallo und herzlich willkommen zu Rednecks mit Eiern. Diesmal wieder dabei der eben schon laute machende Leander und der Magnus. Guten Tag. Ich würde mal sagen, fängst du mal an, Magnus, ne? Boah, ich darf mal anfangen. Geil, ich hab geredet halt am Anfang. Also, From Software hat angekündigt, dass sie einen 3D- und 2D-Designer suchen für irgendein neues Projekt. Es wird kein Dark Souls sein, aber es wird halt auch dunkel, düster und Action-RPG sein. Nein, nein, nein, nein, das wird's auch nicht. Das haben sie auch gesagt, sondern es wird halt wirklich, es wird wieder so Mittelalter sein. Nice. Nice, nice. Ich hoffe, aber Game of Thrones, the game. Dass zwei Teile dieses Jahr rauskommen. Nice, ich hoffe, es ist kein PC-Exclusive. Wenn es PC-Exclusive ist, dann kriege ich Krise. Dann musst du dir eine PS4 kaufen. Ja, obwohl da wäre ein neuer Grund, um eine PS4 zu kaufen. Weißt du, was mich eigentlich wundert? Wo wir gerade bei PS4 sind. Die PS4 Pro ist ja an sich eigentlich eine erweiterte PS4. Es ist, als hätte man noch eine Grafikkarte reingedrückt. Aber da Spiele auf der PS4 Pro schon laufen, wenn sie auch nicht für die PS4 Pro verbessert wurden, müsste man eigentlich PS4-Spiele relativ leicht emulieren können. Weil die sind ja fast wie PC-Spiele. Nur halt, dass die Technik halt nicht so Retail-Grafikkarten sind und so. Aber egal, weiter mit From Software. Ich weiß nicht, welches genau, Spiel. Genau, also hier gesucht wird ein 2D-Designer, der sich an einem 3D-Action-Rollenspiel beteiligen soll. Und was 2D-Designer denn? Das betrifft, erinnert die dunkle Fantasy-Welt an den vorherigen Software-Output des Studios. So. Also Bloodborne. Nicht unbedingt. Bloodborne war ja der vorherige. Ich denke gerade, was summt hier, was brummt hier so mein Zimmer rum? Der vorherige. Leander hat eine Hummel gefunden. Ich habe eine gigantische Hummel. Wann kam die Ankündigung? Am 30. April 2017 um 15 Uhr. Dann war der vorherige Output Dishonored 2, glaube ich, das letzte, was vorher rauskam. Ja. Also, es soll an den vorherigen Output, das wäre dann Dishonored 2. Oder Dark Souls 3 DLC. Das war ja das letzte, was sie rausgebracht haben. Das könnte genauso gut sein, aber ich glaube eher für ein Spiel, weil das macht auch eher Sinn. Denn Dishonored ist so ein bisschen mittelaltermäßig. Das ist aber Steampunk. Das würde ich eher sagen, ist hier, wie heißt das? Hier Steampunk. Mhm. Bloodborne ist ja eindeutig Renaissance und Dark Souls ist halt tiefstes Mittelalter. Ja, okay, das könnte man doch schon mit Dark Souls sein. Und Hämmern auf den Kopf. Genau. Hey, guck mal, ich hab eine Axt! Jetzt ist dein Kopf. Naja, nee, man kann ja nicht Kopf abhauen. Das wäre geil, wenn es ein neues Spiel von denen mit drin wäre. Ja, also, das wäre echt cool, wenn sie. Leander, dann musst du bedenken, dann ist das Spiel in Deutschland wieder nicht zugelassen. Oder es wäre. Aber vorne ist das Spiel zugelassen. Vorne fliegen auch Köpfe. Ist ja auch ab. Ja, aber das Vorhonor. Das ist. Ja. Ja. Wir machen jetzt ab 18, so wie alle anderen. Kleiner, um einiges kleiner als Ubisoft und kann. Ja, und um einiges besser als Ubisoft. Weil Ubisoft ist nicht geschissen, aber Ubisoft ist halt für die breite Masse und FromSoft ist nicht für die breite Masse. Mhm. Dark Souls 3 ja wirklich schon mehr für die breite Masse war als 1 und 2. Ja. Obwohl, ja, wenn es Studio, dann muss es ja von From Software sein. Dann kann es ja gar nicht Dishonored 2 sein. Das kommt ja von Arcane. Eben. Ich weiß nicht, ob es ein Hummel ist oder die ganze Schiffe. Ich weiß gar nicht. Habe ich schon erwähnt mit dem Dark Souls 2 Speedrun. Welchen? Dem letzten, den ich gemacht habe. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine fucking Riesenwespe. Oh Gott. Ich habe halt unter 4 Stunden gebraucht jetzt. Nice. Der Rekord in Dark Souls 3 ist aber 1 Stunde 20 oder so. Deine? Mal. Nee, nicht meine. Meine ist bekloppt. Ich dachte schon. Da, hier News von Dark Souls. The new Dark Souls 3 Speedrun World Record makes you realize you will never get good. Also der neue Dark Souls 3 Speedrun wird dich, so lässt dich realisieren, dass du niemals gut sein wirst. Denn dieser wurde mit beiden DLCs, alle Bosse und beide DLCs, in einer Stunde 24 und 19 Sekunden. Ja, gut. Okay. Das ist. Mit Glitches oder ohne? Das ist ja nicht bei. Weil ich spiele ja komplett ohne Glitches. Wahrscheinlich so kleine Glitches. Sehr wahrscheinlich. Ja, ja, du musst aber auch bedenken, sowas wie bei, ich glaube, Fallout New Vegas war das, wo der 30 Minuten hatte für das ganze Spiel. Ja, genau, mit dem Speedrun durch die Steine durch und sowas, ne? Nicht durch die Steine durch, aber so springen, dass du dann beim Speedloaden den Schaden von dem Runterfallen weg hast, aber dann ja, noch genau den das. Boost kriegst, weil das Spiel damals so geladen hat, dass du dann wieder den Boost draufgekriegt hast, wenn der Schaden weg war beim Speedloaden, dass du dann halt noch einen Boost auf die Geschwindigkeit bekommen hast. Alter, sowas. Ich wehe diese Das ist eine fucking epische Wespe, ich hab jetzt ein bisschen, Dann würde ich sagen, du holst es raus und derweil mache ich dann mal eben weiter. Mach weiter, tu es. Ja, ich nehme einfach eine kurze News, nämlich Steam. Valve hat sich. Wer kennt es nicht? Vielleicht Konsolenspieler, keine Ahnung. Aber Steam hat jetzt ein paar Änderungen vorgenommen, wenn man Sachen verschenkt. Und unter anderem geht es darum, dass man zum Beispiel Spiele, die in Deutschland nicht funktionieren, die konnte man bisher geschenkt bekommen oder konnte man sie nicht einlösen. Dann saß man da, ja, was mache ich jetzt? Aber jetzt geht das nicht mehr, wenn jetzt jemand zum Beispiel dir was schenken will, Magnus, was aber in Deutschland nicht funktioniert oder nicht zugelassen ist, dann kann das dir gar nicht erst schenken. Okay. Und genauso, wenn zum Beispiel du das Spiel schon hast oder das Spiel gar nicht haben willst, was du geschenkt bekommst, und die Person es im Store gekauft hat für dich, dann kannst du es ablehnen und dann kriegt die Person das Geld zurück. Boah, das ist cool. Das ist schon sehr. Also, es wird nicht einfach wieder zurück in deren Inventar geworfen, sondern die kriegen dann ihr Geld zurück. Das ist nice. Ja. Und das war's eigentlich ungefähr. Beste entsorgt. Sehr schön. Gerade wo wir fertig sind. Friedlich das Fenster geöffnet und sie ist rausgeflogen. Ja, siehst du, die wollte doch nur raus. Wollt sie auch. Aber ich hatte nicht keine Lust dazwischen zu kommen. Würde ich sagen. Obwohl er dann gerade wieder da ist. Ne? The Sir. Robo-Kloppe! The Surge kommt hier. Das ist ab 16 ist. Oder ist das ab 18? Das ist ab 18. Das ist ab 18. das kommt in 10 Tagen raus. Nee. Ist. Ich glaube, das haben wir schon vorher. Ja, doch. The Surge haben wir schon vorbehandelt. Es wurden jetzt Gameplay, also neuer Gameplay-Trailer released. Oder Gameplay-Release, welches Behind the Scenes mit beinhaltet, wo das Combat System und alles drum und dran auch Teile der Story erklärt werden. Das heißt, wer wirklich komplett blind in The Search reingehen will, sollte sich diesen The Search Behind the Scenes nicht angucken. Aber um nochmal auf. Ich habe schon 4 Stunden Gameplay gesehen. Nice! Aber es geht um die Story, die gespoilert wurde, was vor diesen 4 Stunden Gameplay, was man vorher sehen konnte, geht. Das wird erklärt, wie du zu diesen 4 Stunden kommst. Genau, so. Zum Combat System. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das letztes Mal nicht wirklich durchgegangen, das Combat System. Ein bisschen. Ein bisschen. Und jetzt, wir haben sogar in diesem Video erklärt, warum sie es so wollten. Also erstmal, weil sie halt was Eigenes wollten, wo Player mehr Entscheidungen treffen konnten im Kampf und halt auch Vorteile aus dem Kampf rausholen konnten. Beispielsweise, man kann halt verschiedene Körperteile anvisieren. Also wenn man Gegner anvisiert, kann man Kopf, Brust, Arm, Beine und noch ein paar andere Punkte anvisieren und dabei sehen. Ja, gut, halt Kopf, also die also Hauptteile halt, ne? Alle Extremitäten und Torso. Also genau. Anvisieren. Und beim Anvisieren sieht man dann, ob der, also wo der dann hier Rüstung hat, beispielsweise man visiert den Kopf an, da sieht man, er hat einen Helm auf, das heißt, da kriegt er weniger Schaden, wenn ich da angreife. Ja, genau. Hast du nicht gesehen. Und dann kann man halt abzuschlagen und sowas. Genau, und dann hat man Entscheidung. Entweder man geht halt nur für den Kill und greift die Schwachpunkte an. Oder man sieht so, die Waffe oder den Helm, den will ich gerne haben. Dann targetet man den ganze Zeit. Und dann kriegt man eine Execution, wo man dann diesen Körperteil, den man anvisiert hat, abschlägt. Und dadurch ein Blueprint für die Rüstung oder halt auch die Waffe sofort kriegt. Genau. Was dann halt das Looten viel angenehmer macht. Ja, aber an sich auch. Ich meine, das wird denn ja auch blutiger, so im Sinne von, oh, die Waffe ist geil. Und dann reißt du fast jeden Feind den Arm ab und sowas. Oder das Bein ab, wenn du das Bein haben willst. Genau, da gibt es halt immer unterschiedliche Exekutionen für unterschiedliche Körperteile mit unterschiedlichen Waffentypen. Oh, cooler Helm! Schlägst ihm den Kopf ab, überall spritzt Blut rum. Yay! So, weil du kriegst den Helm ja nicht sofort. Musst du halt ja, das war bauen. Das Coole, was ich gesehen habe, war halt wirklich noch mit Entwickler-Moderation. Genau. Also auf Twitch, halt auf Twitch ein YouTuber hat das gestreamt und hat dann während mit dem Entwickler geredet. Ja, und wie alle wissen, es ist von, ich habe den Studio-Namen vergessen, oder? Deck 13. Ja, doch, ich meine, das war Deck 13. Deck 13 auch. Aber ich meine, da haben halt hier auch Lords of the Fallen gemacht. Genau, Lords of the Fallen. Genau, es ist halt ein deutsches Entwicklerstudio. Deutsche Meisterleistung hier. Deutsche Meisterleistung, genau. Und sie haben sogar, um das, also sie haben die Hitboxen der einzelnen Körperteile perfektioniert, also sie haben sie so realistisch gemacht, wie es geht. Was ich schön finde, weil wenn man so auf Satz 2, 3 und 1 guckt, ist das so immer so lala. Ne? aber halt die Hitboxen perfektioniert, wie es denen halt möglich ist. Und sogar um halt diese Angriffspatterns, also die halt die Animationen, die man bei Angreifen hat, realistischer darzustellen bei schweren Waffen, haben die ihren Stuntman 30 Kilo Holz an den Arm gelegt, damit man halt wirklich die Schwere in den Schlägen sieht, die dann halt auch wirklich drin sind. Mit Motion Capturing. Also hat man ein Video gesehen, hat man wirklich gesehen, wie er all seine Kräfte benutzt hat, um halt diese Moves, die man in-game sieht, zu benutzen. Und dass es dann auch schon realistisch ist im Sinne von der Schwere des, also wie das aussieht, der Schlag. Ja, Motion Capturing ist inzwischen schon so ein bisschen das also es ist fast schon Standard. Was ich aber immer noch extrem geil finde, weil es einfach die Spiele besser macht. Die Animationen sind einfach dann viel flüssiger. Ja, es gibt Spiele, die haben das nicht. Wie zum Beispiel Mass Effect. Ja. Und Dark Souls. Ja, Dark Souls ist ja nicht wobei so. Wobei Dark Souls das auch nicht braucht. Ja. Das ist Dark Souls. Das hat ja schon zwei Spielvorgänger, die auch keinen Motion Capturing hatten. Ja. Ja, und ich freue mich extrem auf The Search, muss ich sagen. Ich finde es, auch wenn es nur Singleplayer ist, ich finde, es sieht einfach geil aus. Es ist mal was Neues. Also im Sinne von, im Genre von Hardcore-Action-RPG was Neues. Ja, alles schon, weil Sci-Fi ist, Alter. Sci-Fi genau. Ist so geil. Und es ist richtig bad Sci-Fi. Die haben auch, gesagt, dass sie halt drei bestimmte Themen behandeln wollten. Einmal Industrie, ja. Zukunft und was war noch? Ich glaube Depravity. Also Verfall. Ja. Oh. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, ne? Magnus? Soll ich? Ja. Also, Bethesda. Schon wieder. Coole Leute. So, wir werden dafür nicht bezahlt. Meine Meinung nach. Dann muss ich aber auch wiederum sagen, so cool ist das nicht, wenn man seine Spiele nur einen Tag vor Release verschickt an den Reviewer. Hä? Das ist doch voll geil. Und dann das Embargo am Release-Tag macht? Ich find's aber lustig, wenn sie so sagen, ey komm, wusstet ihr schon, morgen kommt. Nein, das ist ja nicht so. Das war ja auch das Problem mit Doom hatten sie da angefangen. Mit, dann kam ja Dishonored 2. Ja. Und jetzt auch noch bei Prey. Und das Problem ist, keiner kennt Prey. Also, okay, einige kannten Prey, aber die haben sich das Neue nicht wirklich angeguckt, weil es nicht das Prey war, was eigentlich kommen sollte. Naja. Also Bethesda sind doch nicht so toll. Sie machen tolle Spiele. Oder ja. Sie publishen tolle Spiele, aber ja. Wäre schon schön, wenn die Spiele etwas früher bei den Reviewern ankommen. Ja, sie meinen, es kommt irgendwas auf jeden Fall. halt so auf der E3 so und dann halt so. Ja, schon, ich muss es gerade noch mal ein bisschen lesen, aber die wollen. Komm, Alter. Die haben irgendwie sowas gemacht mit einem fiktionalen Themenpark namens Bethesda Land. What? Was irgendwie similar to Disneyland ist. Ähnlich, ja. Also Disneyland, kennst du doch wohl. Disneyland Paris. Ja, ich war noch nie da und hab nicht viel davon gesehen, aber ich kenn's ja. Ich hab's gehört. Ich bin mal kurz AFK. Ich werd gerade hart genervt. Dann was mit Bethesda? Nein, was war da? Ich muss ja auch durchlesen, sonst kannst du ja nicht. Ich mach einfach mit meinen Sachen weiter. Kannst du ja voll. Mach einfach mal weiter. Und wie war das? Ich weiß nicht, immer noch nicht ganz, was ausgesprochen wird. Ich nenne es jetzt einfach mal Qualcomm. Qualcomm. Wie auch immer. So wieder da. Also. Die. Okay. dann macht Magnus doch weiter. Ja, ich war doch. Ich sag doch, bin ganz kurz weg. So, und dieser Park ist halt so, ja. Handelt irgendwie so. Die ganzen Themen und Spiele, sowas von, also Doom, Elder Scrolls, Dishonored, Prey, Quake und Fallout. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber es ist irgendwie lustig. Gewisse Art und Weise. Also wenn es das halt wirklich, wenn es wirklich sowas kommt, würde ich schon ziemlich cool finden. Also eigentlich so ein Freizeitpark im Bethesda-Style, so. Stell mir das schwer umzusetzen. Ich finde es schwer umzusetzen, aber. Ich bin ja sowieso nicht so der Themenpark-Typ. Hey, ja, aber wie geil wäre das denn bitte, wenn du so einen Rollercoaster irgendwie hast und dann so irgendwie durch die Hölle von Doom oder sowas zu driven. Ja, gut. Ja. Jo. Der macht mit, wo immer ihr auch mitmacht. Gemacht habt. Ja. Lander? Ja. Wie wird das ausgesprochen? Qualcomm? Qualcomm? Keine Ahnung. Qualcomm, das Prozessorentwicklerstudio, nicht Studio, aber der Prozessorentwickler für Apple, der sagt, im Prinzip Apple den Kampf an, da Apple fordert, dass sie ihre Preise nicht so hochhauen für ihre Prozessoren, nur weil da mehr Speicher drin ist. Und das hat natürlich Qualcomm, hat dadurch, dass sie halt, das ist halt der Hauptproduzent von Apple für die Prozessoren, dadurch wäre, was sagtest du, Torben, mit diesen merkwürdigen Einstellungen, ich bin nicht so der Apple-Experte. Die drehen da so ein bisschen Apple den Hals ab, ne? Ja, den Haaren zu oder so. Ja, aber an sich, ich meine, unter anderem kommen ja durch den Chip auch sowas wie Schnellladen dazu. Und Schnellladen, das war's. Viele Patente, die dann wegfallen. Ich glaube, Qualcomm hat nur ein, zwei Patente, die nur sie haben dürfen mit ihren Chips. Und wenn die wegfallen, ist ja nicht so schön, ne? Nee. Und nur weil Apple ein bisschen geizig ist. Ich meine, ist ja nicht so, dass die schon viel mehr Einnahmen machen, als die Ausgaben machen mit den überteuerten Produkten. Wobei es wahrscheinlich auch an dieser Situation liegt, dass es so überteuert ist, weil halt ihre Produkte, also die Hersteller für ihre Technik nicht ganz billig sind. Na, nicht nur das. Ich meine, so ein iPhone soll nur maximal bis zu 200 Euro Produktion kosten. Dann verkaufen sie für 400. Naja, 800 bis 700. Oh, okay, ich habe sogar unterschrieben. Also dementsprechend. Also eigentlich dürfen sie gar nicht meckern. Ja, aber Apple scheint wohl geizig zu sein und Qualcomm hat sich gesagt, nö. Und jetzt stehen die anscheinend im Rechtsstreit und Qualcomm kann ja sagen, hier, nee. Nee, ich finde Samsung besser, wir machen jetzt mit Samsung. Samsung wird sich wahrscheinlich freuen, hey cool, Prozessoren. Ja, ich bin ja ein Typ, der sagt, Apple ist taugt nichts. Auf jeden Fall computerweise. Die Tablets finde ich noch okay und die Handys, aber es ist einfach zu teuer. Es ist zu teuer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist grottig. Für 800 Euro ein Handy, was ich für 200 Euro kriegen kann, was, wo du das für 200 Euro wahrscheinlich sogar noch mehr Leistung hat. Ich meine, was ist mit ihrem, Leistung? Mit ihrem 10.000 Euro Müllton-PC? Genau, 10.000 Euro für so ein MacBook, Gesundheit, der Dankeschön. Nichts kann. Das Einzige, was er kann, ist arbeiten. Das heißt, du kannst Word öffnen, ein bisschen drauf rumschreiben und das war's. Und, hoffen, und dass ein paar Spiele aus dem App Store spielen. Oh ja, das App Store. Das will natürlich jeder. Dafür kostet jeder sich, den 10.000 Euro MacBook. Apple ist wirklich kritisch, denn die MacBooks, die neuen, sind praktisch gesehen einfach nur normale Laptops mit ein bisschen Glanzpulver drauf gestreut. Und mit dem Apple-Logo drauf geklatscht. Ja, und genau. Das ist genau dasselbe bei fast bei den iMacs. Das sind eigentlich All-in-One-PCs. Nur und genauso bei den bei dem 10.000 Euro Mülltonnen-PC. Für 10.000 Euro kriegst du CPUs und einen kompletten PC, mit dem du so viel bearbeiten kannst. Du kriegst fast einen ganzen Server damit. Da kannst du eigentlich Apples Mülltonnen-PC oben ein Loch reinschlagen, die ganze Technik zusammenschlagen innen drin und das Ding als Papierkorb benutzen. Geil. Ich meine, du kriegst für wie viel hat dein PC gekostet? 3.000, 2.000 Euro? Ja. Genau, und du hast sogar übertrieben, weil ich meine, wie viel RAM hast du? 64 GB? Ja, okay, ja, als normaler Gamer brauchst du das nicht, aber ich benutze ja auch Adobe Premiere Pro und sowas. Ja, aber 16 ist schon genug für sowas. 32 ist dann noch so, nein, ja. Nein, unbedingt, du musst ja bedenken, ich habe ja oftmals wirklich so viele Gigabyte auch in dem Programm drin geladen und wenn die dann, und dann läuft es an sich flüssiger, auch wenn ich schon auf eine SSD habe, aber an sich. Ja, aber für ein Drittel des, mein Gott, für 30% des Geldes kann man einen voll funktionsfähigen High-End-Gamer-PC bauen, der wirklich sehr High-End ist. Also fast top-notch. Ich meine, weil für 3.000, wenn du es nicht wie ich machst und komplett übertreibst mit dem Licht und alles, dann, ich meine, du kannst dir da zwei, du kannst dir für 3.000 zwei GeForce GTX 1080 Ti's reinknallen. Auch wenn das nicht wirklich logisch ist, aber du kannst es machen. Ja. Also das ist echt... Nee. Einfach nur nee. Hm. Geldverschwendung. Aber an sich... Ja, es ist... Ich meine, einerseits haben sie den, wie nennt man es, Klinkenanschluss? Klinkenanschluss? Ja, ne? Chinch und Klink gibt's. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, Klinke war für... Klinke sind, glaube ich, die halt... Ja, Chinch sind diese gigantischen. Kopfhöreranschluss nennen wir das jetzt einfach. Genau. Also, Klinks, nee, AUX-Anschluss, glaube ich. AUX ist können, egal. Weil den Kopfhöreranschluss haben sie zum Beispiel entfernt, weil sie ja so mutig sind. Und trotzdem ist ihr Handy nicht wirklich, ja. Meh. Es ist noch nicht mal meh. Vor allem, sie haben es entfernt und das ist ganz klar zu sehen gewesen von außen. Dass die das machen, um Kopfhörerherstellern ihre Lizenzen aufzudrücken, weil für den Anschluss, den sie haben, das ist ja ihr Anschluss. Ja. Dann müssen die ja Lizenzgebühren bezahlen für den Anschluss. Ich würde sagen, ich finde diese Apple In-Ear-Kopfhörer auch, ich finde generell In-Ear-Kopfhörer eklig, aber dann die von Apple sind irgendwie so merkwürdig, dass ich noch nicht mal weiß, wie man die in die Ohren tun soll. Mhm. Ja, ich bin dann dafür sich extra Geld verlangen. So ein Over-Ear-Fan. Also Over-Ear, finde ich, ist perfekt und On-Ear halt nur, weil es kompakter ist, weil die On-Ear-Kopfhörer ein bisschen kleiner sind oder ein bisschen taschbar. Du guckst mein Headset jetzt, es ist eigentlich Lärmschuss pur, weil die Kopfhörer einfach komplett die Ohren abdecken. Für mich auch. Das ist halt angenehm. Also du hast, es drückt nicht auf den Ohren, du kannst stundenlang so rumsitzen, du hörst halt wirklich nur, was hier so vorgeht. Ne? Mhm. Das ist halt einfach angenehmer als On-Ear ist gut, wenn du halt wie so für eine Stunde oder zwei, das war jetzt wirklich schon grenzwertig, halt irgendwie Videos oder Musik hörst, irgendwie so guckst oder Musik hörst, weil nach einer Stunde, anderthalb Stunden tut schon ein bisschen weh auf den Ohren, auf jeden Fall bei mir. Ja, das ist aber auch, weil wir beide zum Beispiel Brillen tragen. Genau. Ich glaube, wenn du keine Brillen trägst, dann ist das ein bisschen angenehmer. Aber dann halt In-Ear, da habe ich schon nach 10 Minuten schon Ohrenschmerzen. Erstens, weil das Sound grottig ist und zweitens, weil das weh tut, wenn das so in den Ohren ist. Es gibt welche, die sind saugut, aber die kosten dann auch schon... Okay, ja, nee, da denke ich jetzt an spezielle, die kosten 1.000 Euro. Aber die sind dann auch wirklich gut, aber ich bin persönlich so... Nee, danke. Ich meine... On-Ear oder Over? Mein Innenohr ist zum Saubermachen da, nicht um irgendwas reinzustecken. Ja. Das ist auch noch ein guter Fakt. In-Ear, also In-Ohr-Kopfhörer, sind so schnell dreckig. Ja. Und die will niemand wiederverwenden. Also die kannst du nicht ausleihen. Ich hab welche gehabt. Betonung oft gehabt, weil ich sie irgendeinem ausgeliehen habe und vergessen habe, wer es war. Yay. Aber jetzt brauche ich sie sowieso nicht mehr, weil ich keine Schule mehr. Weil das Abi bald und dann. Aber die hatte ich ja nur, wenn ich zum Beispiel meine On-Ear-Kopfhörer vergessen würde, dass ich ein bisschen eine Notlösung hätte. Ja, das überlege ich mir auch, weil Mauli sind meine On-Ear-Kopfhörer aus Bluetooth. Die haben keine Kabelmöglichkeit. Das heißt, wenn die alle sind, dann sind die alle. Hm. Dann kann ich auch nichts mehr hören. Deswegen würde ich mir noch extra. Nein, die sind aufladbar, du Polo. Ja, aber wenn du eine neue kaufst, zum Beispiel, dass du dann welche hast, die Kabelanbindung haben können? Aufladbar. Ja, ich hatte ein altes Paar liegen von der Kapuze, kann ich ja sagen, Exquisit. Hab ich nie von gehört. Lustiger Name. Aber auch Bluetooth-Kopfhörer haben auch Kabelanschluss. Gehen wir mal weg von Kopfhörern und zurück zu Qualcomm. Ich bin gespannt. Also ich persönlich bin jetzt nicht wirklich der größte Apple-Fan und dementsprechend wäre ich schon ein bisschen... Deswegen sage ich ganz, ganz offen, Qualcomm, hau Apple mal auf die Fresse von mir. Qualcomm. Nein, daran sich. ich meine, wenn Apple so gierig ist und dann versuchen will, die Lizenzpreise von den Chips runterzudrücken, dann, also mich würde es nicht wundern, wenn sie dann mal ordentlich aufs Maul kriegen. Ich wäre auch nicht dagegen. Haut den mal voll aufs Maul, gebt denen, was sie verdienen. Ja. Ich würde sagen, machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ist Magnus gerade da oder ist er immer noch gemutet? Er ist noch gemutet, also machst du einfach mal weiter. Oh, ja, jetzt. Entschuldigung, ich bin da. Und dann kann man das ja nochmal. Ich habe gerade eine übelst kranke E-Mail bekommen, die muss ich jetzt erstmal lesen. Erst ist jugendfrei? Ja, das ist auch passend zu diesem Podcast. Okay, aha, dann ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber schieß los. Die Firma Triforce, wenn man vielleicht kennt, hat jetzt aus Fallout 4 den Alien Blaster als Replik in Produktion gestartet. Ach so, ja, stimmt, davon hatte ich auch schon gehört. Dass man das jetzt kaufen kann. Ist so wie cool. Und halt... Wahrscheinlich aber wieder teuer. Das ist halt $400. Das ist nur ein bisschen... So bei 380 Euro oder so. Dran. Ja, genau. Das nur, das ist doch nur mal eben eine PlayStation 4 Pro oder so, oder ein neuer Bildschirm. Ja, genau. Und das Ding wiegt 8 Pounds. 8 Pfund. 8 Pfund. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, generell dieses nicht-metrische System geht mir auf die Eier, ey. Komm schon, benutzt einfach das gleiche, hier merkwürdigen Bollos. Es wird, warum es so teuer ist, ist es handbemalt. Okay. Und du kannst es halt pre-ordern für jetzt $100. Ja, genau, aber es kostet dich insgesamt $400 und es wird halt im ersten Quartal 2018 geliefert. Okay. Ist die Frage, ob es jetzt um Plastikscheiß ist oder halt so mit Metall und generell Holz oder halt generell so qualitativ gute Ware? Hörst du bitte auf zu klicksen? Nein. Es ist halt von der gleichen Firma, die auch schon hier so... Was war das? Die haben auch gemacht, die... aus Mass Effect 3 die G-Pulse Rifle haben sie gemacht. Aus XCOM 2 Beam Pistol. Oder aus Borderlands 2 haben sie eine Waffe. Gut, Rick and Wildlands haben sie was gemacht. Und jetzt kommt halt Fallout 4. Mhm. Das finde ich schon relativ... cool, eigentlich so. Ja, ich bin von sowas nicht wirklich der Fan. Ja, ich finde sowas halt cool, aber ich kaufe mir sowas nicht, weil es einfach zu teuer ist. Na, das war nur so eine schnelle News. Mhm. Machen weiter, Tom. Ja, an sich so Modelle nicht wirklich so meins, speziell wenn jetzt, weil ich die Waffe nicht wirklich mag, das Aussehen oder kenne. Ich habe sie noch nie in Fallout gesehen. Echt nicht? Nee, ich habe auch noch nicht so viel Fallout 4 gespielt, weil ich ja auf PS4 angefangen habe und naja. Ja gut, okay. Man weiß, was mit meiner PS4 passiert ist, nachdem ich mir einen PC gebaut habe. aber sowas wie zum Beispiel, ich habe mir damals mit Metal Gear Solid 5 dieses Modell angesehen vor diesem Metal Gear Sahelanthropus und das sieht natürlich extrem geil aus, aber 130 Euro ist dann doch schon ein bisschen viel für so ein Modell, was dann sowieso nur rumsteht und Staub fängt. Ja, genau. Und dann, ja, ich meine, dann kann man es sich auch eigentlich selber bauen. Und dann hat man wenigstens selber es Junge, du musst nicht so laut ins Mikro kauen. oder so laut. Genau, das auch nicht. Aber so Modelle an sich. Hörst du mal, hört ihr mal auf? Böse, aus. Sitz, Platz. Wow. So, das ist nicht so, wie du meinst. Aber ich gehe jetzt mal weiter, nämlich Analysten. Also nicht wie Anal, sondern Analyse. Du hast Anal gesagt. Oh, nein, aber zum Beispiel Michael Pachter, oder der Pachter, ich nenne ihn jetzt einfach Pachter, hält eine... Magnus, mute dich. Danke. So. Ach Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Nein, lass es mal kurz. Also, Michael Pachter hält eine Preissenkung für die PS4 für nötig. Oder er sagt in der Voraus, um zum Beispiel mehr PS4s zu verkaufen. Was, naja. Schön, aber. Ja, ich meine, während er sagt, dass eine Preissenkung kommt. Alter, bin ich dann schon wieder skeptisch, dass, ja, der Analyst, Moment, wo ist sein Name? Damien Fong. Der geht nämlich davon aus, dass, erst ging er davon aus, dass im, wie nennt man's? Was kommt nach Sommer? Herbst. Ja, ich habe gerade vergessen, wie Herbst heißt. Dass im Herbst 2018 die PS5 erscheinen wird. Aber weil er sich nicht entscheiden kann, schätzt er jetzt schon darauf, dass jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte von 2017 die PS5 erscheinen könnte. Und das wäre meiner Meinung nach extrem dumm, wenn man das machen würde. Man würde den PS4 Pro-Käufern ganz schön auf die Füße treten. Ja. Was hingegen vielleicht erscheinen könnte, wäre eine PS4 Pro. Pro. Also Pro. Wie die PS4 Pro, Pro aber also besser. Plus. Also PS4 Pro Plus. Und danach kommt dann die PS4 Pro Plus mal. Zwei. Geteilt. Und dann kommt danach die PS4 Pro Plus mal Super. Und so weiter. Dann hoch. PS4 Pro S. Das wäre die Small. PS4 Pro mal Plus hoch 2. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich was rauskommen wird, außer vielleicht eine neue PS4 Pro, was macht. Eine PS5 wäre ein ziemlicher Arschloch-Move gegenüber allen Käufern. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass da eine PS5 erscheint. Auch wenn es technisch gesehen möglich oder nötig ist, da die PS4 Pro nicht mal wirklich mit der modernen Technik mithält. Dann halten Konsolen schon mit der festigen Technik. Ja, die PS3 war damals schon ordentlich stark, hat aber auch 600 Euro. Ja, und dann einen Monat später war sie wieder schlecht. Ja, was ist... Ich würde sagen, machst du mal weiter, der andere. Vorne. Achso, du suchst jetzt aus, mit was für ein Thema ich weitermache. Ja, okay. Mein Podcast, Vorne. Ich sage, was hier ankommt. Du bist dann der Podcast. Der For Honor! Der Podcast-Diktator. Wer hat das denn nicht der. Nee. Ich kann Podcast und Diktator nicht ein Wort packen. Dich wählen lassen. Ja, gut. Nee. Und am Blitzcast machen. Mai! Schon wieder. Am 16. Mai kommt sehr viel geiler Scheiß raus. Am 16. Mai für Season Pass Besitzer, kommt in For Honor die neue Season erstmal und zweitens der Centurion und Shinobi raus. Mit neuen Karten wie Schmiede und Tempelgarten. Man hat noch keine Ahnung, wie Schmiede und Tempelgarten aussieht, aber man hat schon ein bisschen so ein Teaser-Movie gesehen von 28 und 30 Sekunden für den Shinobi und den Centurion. Und Alter, bin ich gehypt. Denn der Shinobi ist halt, wer nicht weiß, was ein Shinobi ist, man könnte es auch als einfach als simpler Ninja darstellen. Wobei Ninja heißt einfach nur speziell trainiert in irgendwelchen Sachen. Aber wie auch immer, es ist halt ein Ninja. Er hat ein... Soll ich das jetzt versuchen, ordentlich auszusprechen? Er hat... Kusarigama, danke. Zwei Kusarigamas, eins mit Kette und eins ohne. Oh. Womit er dann halt seine Awesome Moves auspackt. Das Einzige, was man im Trailer gesehen hat, ist, ich nehme an, die Exekution, da er von seinem Opfer den über seine Schulter gehauen hat und dann schön abgestochen mit seinen Sicheln. So. Es sind im Prinzip Sicheln. Der Centurion ist etwas, ich muss sagen, Centurion haben sie, natürlich ist vor allem kein historisch genaues Spiel, aber der Centurion hat kein Schild. Was mich dann doch eher so, was mich dann Fragen stellen lässt, weil er hat ein einziges Schwert ohne Schild. Das ist dann die Frage, wie er dann, was er dann mit dieser anderen Hand macht. Wie ihr weiß, Centurions haben eigentlich ein Turmschild. Mhm. Womit sie dann halt durch, weil das, weil das Gladius so kurz ist und halt gut zum Stechen ist, drücken sie halt das Schild gegen den Feind vor sich und stechen den Feind, der neben den anderen Feind steht, ab. So dass die Standard. Ja, aber meine Anmerkung ist, ich habe mir das jetzt gerade angeguckt, so. Ich bin ja eigentlich nicht so vorne interessiert, aber ich habe mir das trotzdem angeguckt, so, weil. Und es ist mehr ein Gladiator als ein wirklich Soldat. Weil Centurion ist ja ein, so ein Ober, also es. Ein hoher Rang. Ja, der Name schon, aber ich meine, die Namen bei For Honor sind nicht wirklich die passendsten. Nein. So was wie Peacebringer. Ja, genau. Bringt voll Frieden. Ja. Peacekeeper. Naja, nicht Peacebringer. Ja, fällt der König muckt auf, fällt der König muckt nicht mehr auf, weil tot. Und dann ist es zu Ende. Genau, aber nochmal um die Exekution zu reden. Wenn das eine Exekution ist, denn ich hoffe, es ist, weil diese geil aus dem Centurion. Der Centurion kickt dich mit seinem Knie, also nimmt sein Knie und schiebst dir voll in die Fresse, sodass du auf den Boden fällst. Dann macht er diesen typischen Gladiator-Move, mit von wegen, also du lebst mit Daumen hoch, er weiß es noch nicht, halt Daumen zur Seite und Daumen runter, du stirbst. Dann schwingt er so hin und her und dann nach unten, zack, tot. Beim Shinobi ist das dann noch ein bisschen fantasymäßiger. Er klettert dir auf dem Rücken, springt über dich rüber, nimmt seinen Ketten Kusarigama und zieht dich dann einmal vor sich her und sticht dich dann ab. Ja, nicht schlecht. Aber was mich jetzt so frage, es sind ja zwei neue Charakter. Genau, ich glaube, ich nehme an, sie sind ganz eine Fraktion. Also, wenn es nicht ganz eine Fraktion sind, ist auf jeden Fall der Shinobi bei den Samurai und der Centurion bei den Rittern. Genau. Warum werden denn schon wieder die Wikinger vernachlässigt? Ich nehme an, da sie, so wie bei Rainbow Six, nur zwei Charaktere pro Season rausbringen wollen, kommt in der nächsten Season entweder zwei Wikinger raus, oder halt, ist die Frage, ob das überhaupt Ritter und Samurai sind. Ich glaube, entweder sind es halt ganz neue Fraktionen, wie halt Ninja und Römer. Mhm. Oder Gladiator, wie auch immer. Das wäre natürlich auch cool. Oder es sind halt Ritter und Samurai. Wenn es Ritter und Samurai ist, dann rechne ich damit, dass am nächsten Seasonende dann entweder zwei Wikinger-assoziierte Klassen Helden rauskommen oder halt ein Wikinger und was anderes. Okay. Aber mal sehen. Kannst du ja berichten. Das werde ich dann auch berichten. Ich freue mich auf den 16. Mai. Zwei geile Sachen. Das wird dann schon spannend. So, würde ich sagen, macht Magnus mal weiter. Ja, es gibt Ja, heute habe ich sehr viel Bethesda. Bethesda. Nee, FromSoft hast du noch gehabt. Ja, sehr viel, sagte ich. Fallout 4, die Trash Collection. Trash Collection? Das die Mod. Ist irgendwie so. Ach, Mod. Ich dachte, die heißt also eine Kollektion, so wie halt Prepare to Die Edition. Ach so, nein, nein. Da ist es so, die Trash Collection. Also, hä? Was? Es würde aber passen. Es würde passen sogar. Ja, da kriegst du einen Mülleimer mit, in dem Müll aus der Firma, also aus dem Studio von Bethesda drin ist. Ja. Ja. So verworfene Dinge, so. So Bugtexturen, Bugs und so. Haben sie reingeschmissen. Einfach so, um Geld zu machen. Bugs reingepackt und dann kannst du die so im ganz Fallout verteilen und ändert deinen Multiplayer, wer dann in diese Bugs reintritt, ja, der hat halt das Spiel verbuggt. It's a trap. It's a bug. So, jetzt aber mit der tatsächlichen News weiter. Ja, man kann es halt downloaden. Während du sprichst, hör mal kurz auf zu essen. Ab 30 Gramm wird's undeutlich. Das sind ja 2 Gramm. Also isst du Chips. Ja. Selbstgemachten Dip. Ja, schön, Dip, aber jetzt nicht Dip, Chips essen, Potato, sondern erstmal News. Chip, Potato, okay. So. So. Es sind irgendwie über 30.000 Trash Piles drinne. Müllhaufen auf Deutsch. Ja, genau, Müllhaufen. Und ja, du kannst es irgendwie aufsammeln und wegmachen. Also das grundsätzlich. Grundsätzlich ist es im Prinzip ein Müllmann-Mod. Ja. Ja, es ist an sich eine Mod. Es gibt ja schon Mods, womit du die ganzen Commonwealth von dem Müll befreien kannst, aber das ist halt eine andere Mod, wo du es selber aufsammeln kannst, Stück für Stück. Ja, genau. Und dann auch da die Materialien. Auch immer so Baumaterialien und so. Das ist das Praktische daran. Und also ist dieser Mod jetzt, dass du es selber aufsammelt oder ist es das? Um selber aufsammeln. Nee, du sammelst, du gehst da hin, ich räume jetzt hier diesen Müllhaufen auf. Du kriegst 3 Holz und Plastik und Stahl. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Und sind so Scavenge-Reisen richtig praktisch und nützlich. Und effektiver. Genau. Mhm. Tja. Tolle Mod, da kann man sauber machen. Yay. Müllmann. Und, ja, ich weiß nicht. Vor kurzem erschienen. Gestern, um genau zu sein. Prey. Das. Insert Alien Noise. Jedenfalls das von Bethesda zu spät an Reviewer rausgegebene Spiel. Ich habe auch bisher die letzten beiden Tage erst spielen können. Und es ist saugeil, aber der Grund, warum es bei Steam keine Demo gibt, im Gegensatz zu PC und Xbox One, ist, da der Creative Director gesagt, dass Steam-Refunds essentiell wie eine Demo sind. Also du kaufst dir das Spiel und dann denkst du dir, oh, das ist ja gar nicht so schön, wie ich dachte. Und dann gibst du es wieder weg. Und der meinte, dass das wie eine Demo ist. Und dass der PC deswegen keine Demo braucht. Warte mal. Habe ich gerade was verpasst? Oder geht es immer noch um Prey? Ja, es geht immer noch um Prey. Ein Typ meinte, dass Prey unnötig ist und kein PC keine Demo braucht. Der Creative Director von Prey hat gesagt, dass. Ach so. Es für PC keine Demo gibt, weil du bei Steam ja einfach Refund kriegen kannst. Stimmt. Aber dann setzt voraus, dass du weniger als 2 Stunden im Spiel hast und das Spiel auch nur weniger als 24 Stunden im Besitz hast, glaube ich. Nee, ich glaube 2 so. Wochen. Egal. Oder 2 Wochen, genau. Aber 2 Wochen. Ja. Und dann weiter zu gehen direkt. 2 Stunden. Prey hat nämlich tatsächlich einen Day One Patch erhalten, wie es bei jedem Spiel inzwischen so der Fall ist. Aber dieser Day One Patch ist nur 1,3 GB groß. Nicht viel größer, wie es bei Call of Duty zum Beispiel der Fall ist. In einigen Patches. Und um gleich weiterzugehen, diesen Day One Patch wurde nicht der folgende Glitch gefixt, nämlich eine Art Duplication Glitch, bei dem du in den Recycler du kriegst immer aus dem Recycler, wenn du irgendwie Kabel und so reinwirfst, kriegst du Materialien, kriegst du dann so kleine Würfel. Das sind dann biologische Materialien, Plastik, exotische Materialien oder Stahl drin und so. Und wenn du die, also eine Materialienklasse reinwirfst und dann in vier Stapel aufteilst, dann kriegst du circa das Doppelte raus. Und so wird dann mal schnell aus 9, irgendwas Mengen der Materialien mal eben 19, irgendwas. Und so duplizierst du mal eben ganz schnell deine Sachen hoch auf ein paar Tausend. Oder 10.000, wie ich das dann gemacht habe. Ja, wenn dann kurz langweilig ist, dann macht man mal eben schnell 30.000 von den Materialien. Und zu was kannst du diese Materialien benutzen? Dann benutzt du zum Craften. Dann kannst du daraus Neuromods craften, also die Upgrade-Punkte sozusagen. Die, wie nennt man's? Munition für Waffen, neue Waffen. Und du kannst eigentlich relativ viel daraus craften. Alles klar. Hab mir gedacht, nutze ich den Glitch mal aus und hab dann ein bisschen was produziert. 30.000 von den Materialien, die ich dann in den Safe geworfen habe von dem Büro von des Hauptcharakters. Also wenn ich dann mal wirklich irgendwie Materialien brauche, dann ja, aber an sich, es macht das Spiel schon um einiges einfacher. Aber es ist natürlich nicht so gewollt. Nehme ich an. Es ist nicht so gewollt, aber du musst tatsächlich auch Fortschritt schon haben, damit du es wirklich nutzen kannst. Denn du kriegst nur Stück für Stück die Blaupausen für die ganzen Sachen, die du produzieren kannst. Zum Beispiel, ich kann keine Medikits produzieren. Das heißt, ich sitze momentan immer in der Ecke mit meiner vollgeladenen Schrotflinte und pass auf, dass ich keinen Schaden kriege. Oder möglichst wenig Schaden, da ich keine Medikits habe. Wenn ich welche finde, will ich die nicht direkt verbrauchen. Aber ich muss los. Okay. Ja, dann wünschen wir dir viel Spaß bei deinem Treffen, Meeting. Sehr schön. Date, du Nico, go! Now! Go to the chopper! Ja. Gut. Jetzt können wir über Lester jetzt. Ja, nein, lass mal. Aber an sich, du kannst halt das duplizieren. Habe ich dann mal ein bisschen ausgenutzt, den Glitch Exploit und mein Safe damit aufgefüllt. Oder den Hauptcharakter-Safe. Und ja, wenn du nicht wirklich diese nötigen Blaupausen hast, kannst du es aber nicht wirklich nutzen. Ja gut, aber du kannst vorsorgen. Ja, du kannst schon vorsorgen. Aber ich habe das zum Beispiel, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Aber jetzt nicht so viel, dass es mir wirklich einen extremen Vorteil verschafft. Um halt das Spiel jetzt nicht zu leicht zu machen. Und dann halt nur zum Notfall was bisschen in den Safe geworfen, damit ich immer, wenn ich mal tatsächlich keine Munition mehr habe, wie es kurz davor der Fall war. Deswegen habe ich irgendwie eine Stunde gebraucht, um überhaupt zurückzukommen zum Büro, obwohl das irgendwie nur eine Strecke von 300 Meter war. Also den Spacewalk nicht mitgerechnet. Und, ja. Ich sehe schon kommen, ey. Videos auf YouTube. How to become OP in 30 seconds in Prey. Nee, das dauert ein bisschen länger. 30 Sekunden. Ja, also. 30 minutes, meinte ich. Seconds. Aber es ist halt... Es ist ein cooles Spiel. Also mir gefällt es zum Beispiel sehr, allein auch, weil die Story sehr verwoben ist. Ich habe zum Beispiel Neuromods, wollte ich mir ein paar Stück produzieren. Das ist jetzt, wo ich endlich mal die Materialien dafür hatte. Und nach 3 Neuromods sagte der dann schon, ja, ist gesperrt, weil irgendeine das gesperrt hatte, das muss ich auch noch auschecken, die das gesperrt hatte, dass man nur 3 Neuromods machen konnte. Und dann muss man da ins Büro gehen und das wieder freischalten und sowas. Und dann wirst du zum Beispiel dafür, wenn du das weitermachen willst, musst du dann dahin. Kannst auch sein lassen, wenn du es nicht willst. Okay. Klingt interessant. Ja, du hast auch die Entscheidung. Machst du deine Aufgabe oder verpisst du dich einfach und haust mit einem Escape-Pod ab? Das Da hab ich ist mir gedacht, geil. Ich finde Spiele geil mit Entscheidungen. Da habe ich mir gedacht, nö, lass mal, ich mache einfach weiter. Wenn ich mit dem Escape-Pod abhaue, dann habe ich ja nicht wirklich mehr was. Bin ich abgehauen, dann ist das Spiel zu Ende. Ja. Das ist ein cooles Spiel. Mal gucken, wie lange ich noch brauche, bis ich ungefähr durch bin, dass ich ein Urteil wirklich fällen kann und eine Review machen kann. Ich tippe auf 2 Tage. Ja, das Spiel ist schon sehr lang. Auch wenn es darüber sieht, ist es bestimmt noch 6 bis 7 Stunden mindestens. Ja, schaffst du so einen 2 Tage, okay. Naja, nicht wirklich. Je nachdem, wie ich das mache, aber mal sehen. Und wenn wir gerade bei Weltraum sind, mache ich direkt weiter. Ah. Du nicht. Ja, auch nichts mit Weltraum. Das habe ich kurz überlegt. So. Ich muss mit reinfahren. Nämlich ein neues Star Citizen Video zeigt Mark Hamill, den Luke Skywalker, als Einheit, als Teil des Squadron 42 in der Singleplayer-Kampagne. Und das ist super episch und super cool. Es gibt für mich nur ein kleines Problem, nämlich... Was? Video lädt gerade nicht. Das ist ein Outro im Video gerade. Was eigentlich voll cool ist. Und da sieht man halt am Ende des Videos ganz kurz einen kleinen Clip mit Mark Hamill. Okay. Es gibt nur ein kleines Problem daran, nämlich für mich, was ich da sehe, ist das Zeichen der SDF. SDF? Settlement Defense Front aus Infinite Warfare. Hey. So ein paradoxes Dreieck. Kennst du Asher? Nein. Diese Bilder, wo das unmöglich ist, weil die Türme nicht eigentlich so aufeinander stehen können, sowas. Achso, du meinst diese unendliche Treppe oder was? Ja, sowas zum Beispiel. So ein Asher-Dreieck, das dann so gedreht ist. Das auf rotem Hintergrund, auf dem Helm. Das und auf der Brust noch einmal. Aber das Problem ist, dieses Zeichen ist das Zeichen der Settlement Defense Front aus Infinite Warfare. Und für mich ist das Problem dabei, das kann doch kein Zufall sein, dass sie gerade das Zeichen gewählt haben. Ich hoffe echt nicht, dass sie mit den 8 hier Entwicklern oder Publishern von Infinite Warfare zusammenarbeiten. Naja, nicht zusammenarbeiten, aber an sich, dass die zum Beispiel sagen, hey, hier, ihr macht voll das coole Spiel, das ist gar nicht so weit weg von unserem. Wollt ihr naja, gar nicht so weit weg von unserem Open World Weltraumschlachten. Ja, die Story Infinite war Warfare. Aber an sich, doch, die Story war schon relativ Open World. Aber es ist immer noch ein Theorie. Aber das Design passt so ein bisschen zusammen. Sci-Fi beides. Und dass sie dann sich da so eine eigene Version von der Story machen. Ich fände das so cool. Dass ich würde das so sehr feiern. Denn Infinite Warfare hat mir sehr gefallen. Aber es fuckt mich trotzdem noch so ein bisschen ab. Denn das Zeichen, das da zu sehen. Allein schon mit dieser Farbkombination. Das kann kein Zufall sein. Aber das Zeichen ist extrem unique, oder was? Unique? Es ist nicht unique, aber es ist allein dunkelrot, also so nicht ganz purpur. Bordeaux-rot? Ich habe keine Ahnung, wie Bordeaux-rot aussieht, aber dunkelrot. Und hat dann dieses weiße. Ich erinnere, den ich oft dran habe. Nee. Okay. Du fragst mich Sachen echt. Ja, das ist, bin ich Bordeaux. Aber dieses weiße Escher-Dreieck dann auf dunkelrotem Hintergrund. Und das ist genau so in Infinite Warfare, ich kann das mal kurz gucken. Infinite Warfare SDF Logo. Genau. Okay, ja, nicht ganz gleich. Habe ich nicht gerade. Ja, jetzt, wo ich sehe, ist es schon ein bisschen anders. Es ist aber verdammt nah dran. Was mich immer noch stört. Und da haben die das zum Beispiel auch auf der Brust. Ich schicke dir mal. Das hier ist Bordeaux. Moment. Die Videoseite besucht dich versucht dich... Ja, warte. Warte. Ja, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie Bordeaux-Rot aussieht. Ach, Mann. Also es erinnert jedenfalls, es ist nicht ganz dasselbe, aber es erinnert ganz stark einfach nur an das SDF-Logo. Und deswegen, das fuckt mich das wirklich so ein bisschen ab. Mindblow. Dann ist es kein Mindblow, es ist einfach ein Abfuck pur. Also hast du es? Ich hasse es nicht. Aber es ist ja, es macht mich so ein bisschen fertig, weil es sieht gleich aus oder ähnlich aus, aber es ist Star Citizen, es ist kein Call of Duty. Ah, okay. Es sieht schon wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Aber naja. Außerdem Motherfucking Mark Hamill in Star Citizen. Das ist cool. Was? Das ist nice, ja. Ja. Dann gehen wir mal von den ganzen COD, von den ganzen COD-Zeugs weg zu EA und Battlefield 1, doch? Erst habe ich noch was für COD. Ich habe gerade voll den Mann. Fuck off. Aber das ist nicht so lang. Nämlich die Social Media Leute von Activision und auch von Activision. Haben gesagt, dass die ganze Negativität, die mit Infinite Warfare aufgekommen ist, praktisch gesehen verschwunden ist, komplett mit Call of Duty World War 2 mit dem mit der Ankündigung. Und ich meine, das ist kein Wunder. Die Fans haben die ganze Zeit danach geschrien. Und es sind klar, es ist an sich sind Fans eigentlich kleine Kinder. Sie haben selbst Videos, die nicht wirklich was damit zu tun haben, wie ein Video, das in Infinite Warfare die Waffen und so erklärt hat, wurde extrem disliked und hatte extrem viele Hasskommentare, obwohl ja, es hätte nichts wirklich geändert. Sie haben ja an den Verkaufszahlen schon das gesehen, dass die Fans was anderes wollten. Und das Spiel ist schon seit knapp 3 Jahren in Entwicklung. Also sie hatten das schon vor 3 Jahren auf dem Plan. Boah, vor 3 Jahren? Das ist... Obwohl, ne? Ja, also sie müssen halt 3 Jahre vorher immer anfangen jetzt. Und das heißt, vor 3 Jahren hat sich dann das Ganze gebildet mit dem ganzen System. Und bei Infinite Warfare, als sie dann wirklich alle angefangen haben, extrem zu schreien, da war das Spiel schon 2 Jahre und 1 Jahr in Entwicklung. Bei den vorherigen Call of Duty Teilen und dementsprechend konnten sie nicht mehr einfach so machen, oh nee, wir machen jetzt einen zweiten Weltkriegs-Shooter. Ja, das stimmt. Aber das stimmt. Verstehen Call of Duty Fans anscheinend nicht. Nö. Und kaufen das trotzdem? Und weil Modern Warfare Remastered dabei ist. Und dann wundert sich dann, wenn in Modern Warfare Remastered diese Supply Drops auftauchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Modern Warfare Remastered. Wenn man Lust auf Modern Warfare hat, dann spielt man das Standard Modern Warfare. Was, ja. Oder also man klatscht 4. sich da einen Grafikmod drauf. Ja, oder so, das ist noch einfacher. Mhm. Kostet auch das weniger. Halt, ja, und das hätte auch dann die ganzen Entwicklungskosten gespart. Ja. Mit Entwickler. Weil irgendwas müssen sie ja entwickeln. Ja, aber dann. Ein Reworm, ja, ich weiß nicht. Egal. So, jetzt bist du aber fertig. Ja, jetzt bin ich fertig. Jetzt kannst du. Jetzt weg von den ganzen COD. Na, jetzt sind wir wieder bei den Shootern. Jetzt kannst du ja eigentlich Shooter nehmen. Ja. Weg von den ganzen COD-Zeugs. Und weiter zu EA und Battlefield 1. Denn im Sommer dieses Jahr wird. Um noch zu sagen, am 10. Juni werden neue Maps auf den CTE hochgeladen für die Kampagne. Was? Was? Ja. Was? Für die Kampagne? Wenn ich nicht verlesen habe. Ich guck grad selber. Bla bla. Nope. Verlesen. Nicht Kampagne. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber ein bisschen merkwürdig, wenn sie sowas machen. Das wäre merkwürdig, ja. Ich cool. Deswegen war ich noch ein bisschen verwirrt. Es wäre geil, wenn sie die Kampagne einfach so zwischendurch erweitern würden. Ja, ich fände es cool, weil die Franzosen gab es ja nicht in der Story. Und so ein bisschen habe ich das erwartet, dass sie das mit den DLCs auch Story neu reinpacken. Mit den einzelnen Geschichten passt das gut. Schön. Und ich würde hoffen, dass sie eine deutsche Story reintun. Haben sie das nicht? Ich meine nicht, nein. Ich meine, es ist keine deutsche Story da, weil die Deutschen ja immer die Bösen sind. Gegen die Deutschen spielt man, mit den Briten. Ja, eben. Deswegen, ja, das... Weil, der Erste Weltkrieg, so jetzt mal so Talk, so Erste Weltkrieg, hatte Deutschland so ziemlich... Nein, hatte Deutschland keine Schuld. Zu Österreich. Ja. Doch, es war Österreich-Ungarn, die haben halt den Krieg Syrien, nein, Serbien erklärt. Und da Deutschland mit Österreich-Ungarn in einer eine Allianzart waren, mussten sie halt mit rein. Also die Österreich-Ungarn haben halt die Deutschen mit reingezogen. Hm. Und da wurde auch sogar sehr viel, von dem, was ich gehört und gelesen habe, halt sehr viel so gesagt von den Oberhaupten, die halt unter Kaiser Wilhelm, meine ich. Aber damals, es kommt... Kaiser Wilhelm. Das war Kaiser Wilhelm. Ja, zu Ende mit der Geschichtsstunde, aber ich glaube, es kommt Nachtmaps, sollen kommen zwei Stück, oder? Ja. Zwei Nachtmaps, wo eigentlich alle sind ziemlich dunkel. Zwei, also eine ist auch definitiv in der Nacht, da sieht man auch Suchlichter. Und der Rest ist halt so Nacht, Abendmäßig. Ja, wäre gerade die Sonne untergegangen. Es ist an sich, was mich auch gestört hat an den Nachtmaps in Battlefield 4 war, es war nicht dunkel genug. Oder du konntest es jedenfalls heller stellen, was mich sehr gestört hat. Und dann gab es so Leute, die haben dann nur Nachtmaps gespielt und sich dann das Spiel, den Kontrast und alles, die Gamma komplett hochgestellt, um einen Vorteil zu haben, was mich dann persönlich sehr gestört hat. Und dementsprechend, ja. Ich bin wieder skeptisch. Aber es ist. Wird mich nicht stören, wenn es jetzt nur Atmosphäre ist. Ja. Bist fertig? Ist gerade mein Discord abgestürzt. Huh. Da ist das Discord abgestürzt. Welcome back. Ja, unglücklich. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber mein Discord ist abgestürzt. Ich habe mich gerade gewundert, warum du nicht mehr geantwortet hast. Komisch. Ja, wo war ich denn geblieben? Hast du das noch mit der Beschreibung der Maps gehört? Nee. Erzähl einfach weiter. Okay, die Maps, eine ist definitiv Nacht, weil man auch auf dem Bild Suchlichter sieht. Hm. Und der Rest ist mehr so Nacht-Abend-Stimmung. Ja. So, auf jeden Fall halt ein bisschen dunkler als alles andere. Ja, den Teil habe ich noch gehört. Da habe ich ja gesagt, dass. Wie war das hier? Hattest du das gehört mit den Leuten, die dann ihr Gamma hochgestellt haben in Battlefield 4 in den Nachtmaps? Hattest du das noch mitbekommen von mir oder war ich da schon weg? Das war schon weg. Also, das ist halt so, dass in Battlefield 4 die. In den Nachtmaps haben die Leute. Die einige dann nur mit Nachtmaps gespielt und dann ihr Gamma komplett hochgestellt, weil sie dann einen Vorteil hatten. Brauchten keine Nachtsichtvisiere, konnten perfekt sehen und du als normaler Spieler, der sich dann das Dunkel gestellt hat, der saß dann da und warst essentiell gefickt. Tja, ich hoffe, das wird jetzt hier eigentlich möglich sein oder wird nicht so einen Vorteil haben. Ja, es ist. Wobei es gibt auch keine Nachtsichtvisiere, also. Ja, das auch, aber an sich, wenn es zu dunkel ist, dass du wirklich Voila. Lichtquellen benötigst, um voranzukommen, dann hast du das Problem, wenn die Leute das mit Gamma umstellen können, dann wird es zu hell für die und dann können sie sich einen Vorteil verschaffen. Und, ja, wenn es zu hell ist, dann kann es sein, dass es einigen nicht so gefällt, weil es dann nicht wirklich Nacht ist. Das Ding ist, wenn das wirklich dunkel ist und du Lampen brauchst... Du bist gerade sehr, sehr leise. Wenn du wenn es wirklich dunkel ist und du Lampen brauchst zum Sehen, dann kann es ja auch sein, dass du, wenn du halt diese, wenn es halt sowas gab damals, halt Lampe, der Hand oder halt einer Waffe, dann auf den Typen mit hoher Gamma-Einstellung scheinst, dann ist das Licht für ihn natürlich extrem hell. Und wird auch weniger sehen. Also es könnte sein, dass man da schon irgendwie so Bedenken sehen könnte. Und man sagt einfach, auf die Nachtmaps kannst du gar nicht hochstellen. Fertig. Punkt. Das Schöne ist, hier könntest du als Sniper wirklich deine Brandgeschosse und deine Spotgeschosse wirklich nutzen aktiv. Das stimmt, sogar richtig gut nutzen. Auch auf Hardcore-Modus, weil dann siehst du was. Ja, weil du dir dann zum Beispiel den ganzen Raum ausleuchten kannst. Und das wäre Wobei das nicht dann auch deine schlecht. Position verrät, weil die ja schon brennt, wenn du die abfeuerst. Ja, das auch, wenn sich zum Beispiel, wenn du in einem Raum was sehen willst, dann schmeißt du so ein Ding da rein. Wer drinnen steht bei den Blend-Dingern, wird dann ein bisschen geblendet und dann kannst du reinsprinten und mit Glück jemanden erschießen, aber an sich. Oh. Oh. Also ich hätte nichts dagegen, wenn alle Maps eine Nachtmap kriegen und das dann stattdessen, anstatt dass du dich für eine Nachtmap entscheiden kannst, dass die Map dann auch Nacht sein kann und dann kann es auch da regnen oder neblig werden oder alles. Also wie die Ja, das wäre jetzigen nice. Tagmaps, nur dass es dann durch Zufall entschieden wird, ob du jetzt Tag oder Nacht hast. Ja, das wäre nice. Aber dann finde ich irgendwie, dass die Gamma-Einstellung dann nicht so einen großen Impact haben sollte. Ja, das Problem ist ja, wenn du es dann falsch machst, dann sitzen einige Spieler da und können dann wirklich gar nicht diese Map spielen nachts. Das ist ja das wieder, aber der Ja, Vorteil da wird wäre, man wenn schon der was finden. Tag-Nacht-Wechsel halt zufällig ist, da würden wahrscheinlich nicht so viele das machen, weil sie konstant umstellen müssten. Ja, das stimmt. Gut. Aber mal sehen, wie sie das machen. Ich freue mich drauf. Ich gewissermaßen auch. Und, ja. Gehen wir weiter. Nämlich Intel. Die haben gesagt, dass die Leute, die einen i7 7700K, also ein übertaktbarer CPU, ja, die haben ungefähr gesagt, Leute, nicht overclocken, nicht übertakten, tut das nicht. Die werden zu warm. Und die werden auch zu warm. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn Intel selber ankommt und sagt, hey Leute, übertaktet nicht einen Prozessor, der hinten einen K dran hängen hat. K hast du hinten am Namen der dran, wenn die übertaktbar sind. Oder dafür ausgelegt sind, dass du sie übertakten kannst. Und dann sagen, hey Leute, den solltet ihr nicht übertakten. Der läuft ja an sich schon auf 4,2 GHz, was schon sehr viel ist. Oh, wie kommt das jetzt? Ja, für einen Vierkerner. Und ja, ich meine, ja, wenn die Temperatur dann schon mal hoch bis 90 oder 100 Grad schießt, dann, 100 Grad. ja, unter Last kann das passieren. Das ist das Problem. Ich glaube, Denn, das hilft dann nicht meiner ja, Wasserkühlung. doch, ja, dann schießt es ja gar nicht erst so hoch, wenn du eine gute Kühlung hast. Aber Ja, auch aber gute ich meine Kühlung scheint trotzdem. nicht zu helfen. Denn irgendwie scheint das mit der Hitzeableitung nicht ganz so gut funktioniert zu haben bei dem Chip. Und das ist irgendwie nicht so gut, ne? Nein, definitiv nicht. Ich habe nämlich keine Lust, dass mein PC ganz in Flammen steht, weil ich in irgendwie Ja, hier dann ein gehst du Core einfach reinbekomme. mit Ryzen, ne? Nimmst du AMD. Aber Ich naja. werde wahrscheinlich auch AMD benutzen, weil es günstiger ist und dann nicht so lange dauert. Zumal ich auch nicht so kranken Shit brauche. Ja, du brauchst ja nicht so viel krass Power, Nee, ich brauche halt einfach, dass es ausreicht. Ausreichend aber. brauche ich. Aber. Wie auch immer. Nicht aber Glocken, sonst steht da eine Bude in Ich Flammen. meine, es scheint tatsächlich so zu sein, dass einige 7700K-Prozessoren noch wärmer werden bei leichten Übertaktungen als der AMD Bulldozer-CPU. Bei 500 Gigahertz, genau, 5 Gigahertz. Jetzt. Und das ist schon viel. Das kannst du aber auch mit vielen Intel-CPUs erreichen, ohne Probleme. Und AMD Bulldozer ist wirklich ausgerastet von der Hitze her bei 5 Gigahertz. Dementsprechend, ja. Alte AMD-CPUs war nicht so schön oder so toll. Und dementsprechend, ja. ist nicht so eine coole Aktion, Intel. Da hätte man die CPUs auch ein bisschen besser produzieren können. Ja, vor allem, ich eigentlich so bisher ziemlich viel Vertrauen in Intel hatte, dass sie qualitativ gute Ware herstellen. Ja, das scheint irgendwie, als wäre das irgendwie ja nicht ganz so gecheckt worden, wie es sein sollte. Ja, so dann für die... Ich glaube, Subnautica hatten wir bisher noch nie erwähnt. Oder nie wirklich drüber geredet. Nee, tatsächlich nicht. Gut, für die alle, die die Subnautica nicht kennen, es ist ein Survival in... Warte, ist es Indie? Ich will gerade, was ist die Definition von Indie? Indie ist von unabhängig. Nicht von einem großen Publisher unterstützt. Ja, es ist ein Survival-Indie-Game, welches, also man, so, es spielt sich so ab. Man ist auf einem großen Forschungsschiff, welches ganz plötzlich auf irgendwie abgeschossen wird. Über einem Planeten, also wie steht über einem Planeten, es wird abgeschossen. Man selber fliegt halt in einer Rettungskapsel runter und landet dann auf diesem Planeten. Und dieser ganze Planet ist hauptsächlich Ozean. Es gibt zwei große Inseln, der Rest ist einfach nur eine riesige Fläche Ozean. Sein Auftrag ist es, also es ist noch in also es ist Early Access, also es ist noch in Entwicklung mit der Story und so, aber bisher ist sein Auftrag, erstens zu entkommen und zweitens herauszufinden, warum die Aurora, so heißt das Schiff, abgeschossen wurde. Mhm. Und dann weiter zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, ist zu diesem Subnautica Update, was jetzt rauskommt, das heißt Silent Running. Das fügt sehr viele Dinge zum Cyclops, dem großen U-Boot, was man selber bauen kann, hinzu, welches früher war das Cyclops unzerstörbar. Man konnte alles machen mit dem. Man konnte in riesige Unterwasserviecher reinfahren, die ihn eigentlich one-hitten würden, reinfahren und passiert nichts. Und jetzt kann er Schaden nehmen, man muss es manuell reparieren an der Außenhülle. Man hat ein Radar, was Gegner scannt, man hat ein Decoy-System, man kann entweder halt Fullspeed gehen, um zu entkommen, was dann aber auch deine Gegner in der Umgebung halt aufmerksam auf dich macht, oder halt langsam fahren und im halt Stealth-Modus in Anführungsstrichen halt umfahren, damit halt Gegner dich nicht bemerken. Hm. Und es gibt ein Schild für den Cyclops. Also so, man könnte sagen, so Star Trek-mäßig ist es halt einfach ein Schild, was sich halt schützt. Es ist doof, dass ich Star Trek anbringe, aber das wo ich ein Schild drin habe. Also was mich ein Schild drin hat. Ich meine, in Star Trek war wie heißt das Schiff? Enterprise? Genau. Die war ja in dem einen da Into Darkness auch unter Wasser. Ja. Ich kann mich leider nicht genug daran erinnern, um das genau zu sagen, wo sie unter Wasser war. Aber ja, es hat Schilder, um sich besser zu beschützen. Und es gibt ein neues HUD, was ziemlich geil aussieht. Ich kann jetzt leider nicht, also ihr müsst es, Update-Video selbst angucken, weil das ist zu schwer zu beschreiben, weil ihr dann noch das alte kennen müsstet. Und es gibt neue Secrets, wie es so schön heißt. Also mehr Informationen über die ganze Welt, die es da gibt. Ja. Ich bin nicht wirklich so ein Subnautica-Fan. Ich muss sagen, ich habe es vor 2 Jahren, glaube ich, entdeckt. Und ich fand es immer extrem geil anzuschauen. Also vor anderen halt zuzugucken, YouTuber und so. Aber selber so spielen, habe ich mir gedacht, weil bei mir ist es manchmal so, ich gucke mir ein Spiel an, ich finde es ultra geil, ich kaufe mir das und dann spiele ich das nicht wirklich, weil, keine Ahnung. Ist halt einfach so manchmal so. Ich habe nicht die Motivation, das irgendwie zu spielen gerade selber. Und zum Ort, ja, ist halt so ein Spiel, ich finde es geil zuzugucken, aber ich würde es nicht selber spielen, weil es einfach nur an der Ecke stauben würde. Ich glaube, wir machen einfach mal weiter, weil es auch eine Mini-News ist. In GTA 5. Nee. Wann war das? Doch. GTA 5. Toll. Daten sind nicht... Super. Wie auch immer. Es gab eine Zeit, ich glaube, das wurde am 4. Weil am 4. wurde es gefixt. Am 2. war es aufgetaucht. Genau, am 2. danke. Die Daten irgendwie. Also die Datum. Gesundheit! Danke. Vom 2. Mai bis dann jetzt 4. Mai war ein Bug drin, wo die, die Ladenverkäufer, also diese kleinen Laden, wo du halt Pisswasser. Kiosk. Eigentlich. Halt die Kioske, genau. Die Kioskbesitzer waren einfach weg. Waren nicht da. Haben sich irgendwie gedacht, so, ja, ich wir machen alle Ferien. Das war wahrscheinlich der Auszuflug der Kioskbesitzer. Genau. Es gab halt nur ein Problem, die Kiosks waren nicht abgeschlossen. Ja, und man konnte aus den Kassen klauen, wie man wollte. Ich hab das selber nicht mitgekriegt, weil ich nicht wirklich Kiosk ausraube, weil das irgendwie ja, ich habe auch nicht mitbekommen. Weil, also Kioske ausplündern, das kann schon lustig sein, so gewissermaßen, falls man nichts anderes Besseres zu tun hat. Aber das ist nicht worth, da man nur so, ich glaube, $2,000 maximal kriegt, ungefähr. Apropos und dann Kiosk. 3 Sterne hat. Hast du Bock, nachher ein paar Kiosks auszurauben in GTA? Einfach zum Spaß mal. Ein Willkommen zurück an alle Kioskbesitzer. Welcome back. Gib mir dein Geld. Oh, shut up and give me. Welcome back. Shut up and give me your money. Gib mir dein Geld. Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, es gab auch kein wirkliches Statement, ne? Außer höher als gefixt. Von Rockstar. Weil es ist wirklich minimal gewesen. Das ist so eine Funktion, die kaum jemand macht oder also benutzt, weil es ist halt, es lohnt sich nicht. Man kriegt extrem wenig Geld und hat dann 3 Sterne am Arsch, was dann dazu führen konnte, dass man erstens stirbt, das Geld, also die, ich glaube, wie viel verliert man, wenn man stirbt? Irgendwie 10% oder 20, irgendwie so. Ja. 20% des Gelds verliert und dann sein Auto aus dem, hier entweder bezahlen muss, um es rauszuholen aus, wie heißt das? Ja, man konnte ja dann auch geklaute Autos verwenden. Ja, aber ich meine trotzdem, also das beinhaltet, das kann es beinhalten. Ja. Wobei es dann für Abwechslung auch sorgt, weil man halt von der Polizei gejagt wird und das dann halt Roleplay-mäßig vielleicht ein bisschen besser einbauen kann. Was war los? GTA ist ja immer noch ein RPG. Ja, Open World-Spiel, Sandbox eher. Ja, aber es ist noch RPG, du hast einen Charakter, du kannst ihn leveln. Und wir gerade bei Open World sind... Assassin's Creed. Das bisher so ein bisschen als Assassin's Creed Empire bekannte Assassin's Creed soll anscheinend Origins heißen. Und der Reddit-User Zirusavas, oder wie auch immer man das ausspricht, hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass neben einer Pre-Order-Karte für Far Cry 5, was auch immer Far Cry 5 sein soll, auch eine Karte für den neuen Assassin's Creed Origins Titel gesehen haben will. Und ja, es ist... Ja, ich meine, das verfestigt so ein bisschen Ägypten, da Ägypten ja so fast vor allen anderen Assassin's Creed Spielen zeitlich ist. Aber naja, irgendwie will ich nicht noch ein Assassin's Creed. Ich habe eigentlich Assassin's Creed satt. Ich finde Assassin's Creed, die Story, ziemlich geil eigentlich. So das Prinzip dahinter. Mhm. Weil ich liebe so Sneaky Games, wo du so halt assassinierst, ne? Aber es ist, es wird alt. Ich hätte grob Assassin's Creed wäre nicht schlecht, aber dann lieber so Piraten-Style. Ich meine, Alter, hätten die ein Co-op Assassin's Creed Piratenspiel Open World rausgebracht. Oh ja. Also wirklich eigentlich Assassin's Creed 4 in Co-op Open World mit verschiedenen Aufgaben. Das wäre so geil geworden. Das ist echt extrem geil geworden, aber ja. Das ist also ich finde, der Assassin's Creed Film, weiß ich nicht, Assassin's Creed, der war, ich finde ihn ziemlich geil eigentlich, weil die Story schon so ein bisschen mehr erklärt hat. Hm. Ja, ich habe den jetzt nicht gesehen. Ja. Ich finde ihn nice eigentlich. Wenn du irgendwie Zeit hast, kannst du ihn ja legal im Internet gucken. Auf Amazon. Ja, ach ja, apropos, wo wir gerade bei legal angucken sind. Ach ja, genau, Streaming-Seiten sind nicht mehr in der Grauzone. Wenn ihr euch also jetzt auf einer Streaming-Seite einen Film oder eine Serie oder sonst was anseht, dann ist das illegal. Dann ist das eine Straftat und dementsprechend kann man dann auch vor Gericht gezogen werden. Deswegen ist es. Das war vorher schon nicht zu empfehlen, aber es ist gar nicht zu empfehlen. Es zählt für an sich eigentlich alles, was irgendwie Copyright geschützt ist und illegal hochgeladen ist. Gut, dass ich sowas nicht mache. Also was machen wir natürlich nicht. Wir sind ja die richen Dudes, ne? Wir haben ja voll viel Geld. Nee, natürlich nicht, aber an sich. Ja, spart euch lieber das Geld, was ihr zahlen müsstet als Strafe und kauft euch den Film oder die Serie davon. Ja. So, apropos illegale Aktion. Ich habe jemanden gesehen, der hat Demon's Souls für den PC emuliert. Es ist aber, glaube ich, schon ein bisschen länger her, ne? Ein bisschen älter. Ja, das ist ein bisschen, also Demon's Souls ist alt, ja. Das ist 2009, meine ich. Aber du besitzt es nicht, aber du hast es gespielt, ne? Ich hab's gespielt. Und das Problem ist, da ist ja denkt, dass du auf der PS3 bist, kannst du keinen Controller, der an dem PC angeschlossen, benutzen. Du musst die Tastatur benutzen, die du halt vorher da eingestellt hast, wie auch immer. Und die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. WASD ist dein linker Analogstick. Bild hoch, Bild runter, Position 1 und Ende ist dein rechter Analogstick. Mhm. Also jetzt, ich habe eine deutsche Tastatur, also Y, X, C und V ist Dreieck, X, Viereck und Kreis. Also das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber ne, sind halt die Knöpfe. Q und E ist einmal R1 und also Q ist R1 und E ist R2. L1 und L2 habe ich noch nicht gefunden. Das ist auch, ich nehme auch an, dass es nicht drin ist, weil was sonst du sollst benutzen, was nah aneinander ist. Und die Pfeiltasten sind, ist ein, wie heißt das? Analogpad, glaube ich, heißt das? Deine Pfeile halt auf dem Controller. D-Pad. Ja. D-Pad, genau. Aber ich glaube, das kannst du auch emulieren, dass du die Tasten auf den Controller setzt, dass der Controller dann die Tasten auslöst. Bestimmt, aber ich wüsste nicht wie. Brauchst du ja nicht. Ja, besitzt es ja nicht. Nö. Aber ich habe dann bei ihm gesehen und auch bei mir selber, dass wenn man das Spiel startet, erstens der Sound ist total verbuggt. Dem Anwalt halt nicht für PC programmiert ist. Leider. Wirklich schade. Ich wünschte, die würden halt die Missions für den PC bringen, weil das ist das einzige Spiel, was ich noch spielen will, bis auf Bloodborne. Und das soll natürlich. Aber ich meine, jetzt mit diesem Zeitraum. Und die Grafik, also die Grafik ist natürlich, sie ist alt, aber das Problem ist, sie ist verbuggt, sie ist geglitscht. Es ist alles weiß. Du siehst Ränder, aber es ist trotzdem weiß, wie Schnee. Ich hoffe, der Kerl, der mir zur Zeit hat, wo ich das auch gespielt habe, fixt das. Oder findet einen Weg, das zu fixen. Ja, nicht empfehlenswert. Nein, es ist immer noch eine illegale Aktion, aber es ist trotzdem schön, dass es eine Möglichkeit gibt, Exclusive-Titel auf dem PC zu spielen. Auch wenn es illegal ist. In Deutschland schon. In Amerika ist Emulieren tatsächlich legal. Aha. Aber Amerika ist schlecht und doof und nicht klug. Also, ich sage jetzt nicht, dass alle Amerikaner dumm sind, aber die Großzahl der Amerikaner sind dumm. Wo wir gerade bei Amerikanern sind. Apocalypse Now. Okay, das hat eher was mit Vietnam zu tun, aber da waren auch Amerikaner verwickelt. Nämlich im. Hauptsächlich Amerikaner. Amerikaner gegen Vietcong. Den Filmklassiker Apocalypse Now aus dem Jahr 1979 kennt wahrscheinlich so einiger. Und zu diesem Filmklassiker erscheint bald, oder wurde eher gesagt, ein Spiel angekündigt, das auch Apocalypse Now heißt. Und dieses Spiel soll anscheinend genau wie der Film den Schrecken des Vietnamkrieges tatsächlich zeigen und den Schrecken des Krieges an sich. Und soll dann auch für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Und heilige Scheiße, sieht der Ankündigungstrailer düster aus. Also wirklich Grauen des Krieges pur. Schön, das heißt, er wird in Deutschland nicht geschnitten sein. Yay! Boah, es zeigt. Weil er zeigt der Krieg als was absolut Schlechtes. Jetzt haben wir ja bei Battlefield 1 schon gesehen. Da wird Krieg auch nicht gut gehießen und dementsprechend ist das natürlich ungeschnitten. Aber an sich. Cool. Also ich bin. Ja, okay, der kriegt nicht, aber. einfach so. Cool! Ich find's interessant. Also es soll sich, es versteht sich selbst so ein bisschen als First-Person-Shooter, der so Survival-Horror und Rollenspielelemente mit hat. Und es soll nicht einfach nur ein Call of Duty Vietnam sein. Es soll wirklich, soll dem Film wirklich gerecht werden. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich ein wirklich krasses Spiel. Und ich bin wirklich gespannt. Denn das könnte ich mir tatsächlich auch mal ansehen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht zockt man ja bald im Unterricht, im Geschichtsunterricht, das Spiel Apocalypse Now. Ja, um Vietnam halt. Wenn das gut gemacht ist und halt historisch korrekt, das wäre ziemlich nice. Der Film war ja auch relativ historisch korrekt. Also so historisch korrekt wie eigentlich jeder andere Dokumentationsfilm. Oh, nice. Oh. Aber apropos, gibt es überhaupt COD Vietnam? Ich meine, es gibt nämlich nur ein Battlefield Vietnam. Battlefield Vietnam, ich weiß es nicht. Doch, doch, Black Ops 1 hat einige Momente im Vietnam. Hm. Wo du auch so ein bisschen über den Vietnamkrieg lernst, wenn du die Cutscenes anguckst und zuhörst. Ja, aber Battlefield hat halt wirklich ein Spiel komplett über Vietnam. Mhm. Ja. Aber um nochmal einen richtig coolen Abschluss für den Podcast zu bringen. MSI hat jetzt eine 1080 Ti, also eine GTX GeForce oder GeForce GTX 1080 Ti rausgebracht, die von Anfang an einen Wasserkühlungsblock drauf hat. Und das heißt, einfach, was du zu fragen hast. Kann man dann, muss man dann Wasserkühlung benutzen? Ja, bei dem schon. Okay. Es gibt ja auch Luftkühlungsvarianten, aber das ist halt dann die MSI GeForce GTX 1080 Ti. Und dann hat sie noch die Anhängsel, das Seahawk EKX. Ich nehme an, das ist die Bezeichnung für das Wasserkühlungssystem. Ja, das ist aber nicht so, wie du bei CPU-Kühlern ab und zu hast, ein All-in-One-Ding, wo du dann auch einen Radiator hast und dann schon Lüfter. Sondern es ist für einen Wasserloop eine Grafikkarte, wo du wirklich einen eigenen Custom-Loop bauen kannst und dafür ist die ausgelegt. Und dieser Block sieht schon cool aus. Also es steht dann so MSI drauf und dann ist auch dieser MSI-typische Drache abgebildet. Es ist nicht knallrot oder schwarz, sondern durchsichtig, sodass du die Technik darunter siehst. Oh, das ist nice. Und dann halt dieser Silber, siehst du dann die Flüssigkeit durchfließen, hinter dem oder vor dem silbernen Hitzetransfer-Dingsbums. Gut. Heatsink? Ja, Heatsink. Es ist ja an sich eine Heatsink. Wo dann die Hitze abgetragen wird und dann liegt dann halt noch über den anderen warm werdenden, also Hitze produzierenden Teilen nochmal diese andere Heatsink, die dann nicht mit Wasser in Kontakt kommt, mit dem MSI-Drachen drauf. Dem Logo. Ein bisschen. Das ist nice. Ich finde alles MSI ziemlich geil, muss ich sagen. Und die sieht schon sehr cool aus. Ich glaube, die ist tatsächlich auch ein bisschen overclocked. Es gibt einen Overclock-Modus, wo du dann tatsächlich ein bisschen besser läufst. Und dann gibt es halt einen Gaming-Modus und einen Silent-Modus. Obwohl, Silent-Modus macht nicht wirklich Sinn, da du dir keine eingebauten Lüfter hast, die dann leise laufen können, sondern da die Lüfter ja dann bei dem Case hängen. Deswegen geht es da wahrscheinlich eher um einen Wärme- oder einen coolen Modus. Und ein es ist halt. Warm-Modus. Ja. Es ist halt sehr cool. Es ist an sich, dass es genau dieselbe Grafik hat, also dasselbe Board wie bei der GTX 1080 Ti Gaming X Plus. Die schwarze, rote, das typische MSI-Farben. Nur halt, dass dann das Kühlungsding halt ein Wasserkühlung ist und nicht Luftkühlung. Und ich find's schon cool. Also, es sieht nicht schlecht aus. Es gibt bessere Varianten, jedenfalls für die 1080, die viel cooler aussehen. Persönlich bin ich so ein bisschen skeptisch, denn irgendwie klatscht jeder also jeder Retailhändler wie MSI und EVGA und sowas, die klatschten alle wieder den DVI-Port ran an die Grafikkarte. Der wurde ja ursprünglich abgeschafft. Also nur noch HDMI und DisplayPort. Ich finde es nicht gut, denn so eine wassergekühlte Grafikkarte ist ja relativ dünn. Ja, gut. Und durch diesen DVI-Port, die mit der Wasserkühlung selbst, nimmst du nur einen Slot auf. Das heißt, du hast tatsächlich darunter zum Beispiel Platz, um da sonst was reinzupacken. Aber dank diesem DVI-Anschluss brauchst du doch 2,5 Slots. Und das ist viel zu viel, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich kann das persönlich nicht so sehr leiden. Also an sich, DVI benutze ich selber nicht. Deswegen ist der nur einfach dran und dann macht gar nichts. Ich nutze halt im Augenblick DVI, weil mein Bildschirm mit HDMI 50 Euro mehr gekostet hätte. Und das war ich damals nicht bereit zu bezahlen. Ja. Also es gibt DVI, also HDMI zu DVI-Adapter gibt es und dementsprechend genug und auch günstige und dementsprechend ja, DVI. Ich meine, wenn du dir eine 1080 Ti leisten kannst, dann kannst du dir garantiert auch einen Adapter oder einen Bildschirm mit HDMI-Anschluss leisten. Natürlich, aber das war damals. Das war vor 4 Jahren. Ja, aber vor 4 Jahren gab es die 1080 Ti ja noch nicht. Also dementsprechend finde ich das persönlich so ein bisschen schade, denn das ist jetzt nicht so wie bei Apple, dass du einen Klinken an oder einen Kopfhöreranschluss wegmachst, der gebraucht wird. Viel. Weil jeder Kopfhörer benutzt mit Stecker. Nein. Bildschirme haben ja auch nur HDMI. Sondern das ist einfach Technik, die nicht mehr wirklich gebraucht wird. Genauso wie Scrolllock zum Beispiel. Die Taste wird auch nicht mehr wirklich gebraucht heutzutage. Nö, ich komme nur aus Versehen manchmal drauf und dann denke ich mir so, warum kann ich nicht scrollen? Ja, eben. Und dementsprechend, ja. Also sieht cool aus, aber ja, ich... Nee, nicht mit DVI. Und es gibt jedenfalls, also wenn da preislich gesehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die teurer oder günstiger ist. Ich kann gucken. Ja, teurer ist, weil die Wasserkühlung drauf ist. Ja, die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen 800 oder mehr Dollar kosten. Oder Euro. Den umgerechneten Preis in Euro. Aber persönlich, es gibt wirklich bessere Wasserkühlung-Optionen, die besser aussehen. Und auch wirklich, also die wirklich cooler aussehen und wo du dann halt nicht das ganze Board siehst. Denn sowas wie die Konnektoren für die oder die Anschlüsse für die Energie sehen wirklich nicht schön aus. Und die werden bei anderen Optionen tatsächlich auch noch so ein bisschen abgedeckt, damit es nicht ganz so hässlich aussieht. Technik ist halt nicht immer schön, aber wer Technik mag, der kann sich die hier so ein bisschen kaufen. Kriegt man noch einen Drachen dazu. Oh. Drachen. Und es hält, also es kühlt, sofern man denn einen Cooling Loop dran macht und Wasser durchführt. Wenn man das nicht macht und die nur so reinsteckt, dann überhitzt sie natürlich direkt. Ja, das ist ein Nachteil. Ja, also es ist ja nicht ausgelegt für normale Nutzer, die sich einfach eine Grafikkarte reinstecken und direkt loszocken wollen, sondern halt für die sich wirklich eine komplett Wasserkühlung reinbauen wollen. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich durch für heute. Ja, sind wir sogar. Weiß nicht, wollen wir uns dann verabschieden und dann GTA zocken gehen? Ja. Oh, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bis auf Wiederhören. Oder auf Wiederhören, ja, das passt wahrscheinlich eher. Eher. Ciao. Ciao.